voran mit letzter Kraft. Das ferne Ziel spürt ihr es schwinden, ganz gleich wie hart der Sturm euch trifft. Folgt meinem Ruf, auch wenn es euer letztes ist. Könnt ihr mich hören? Durch Raum und Zeit. Folgt meinem Ruf, ich schenke euch Unsterblichkeit. Könnt ihr mich hören, so fahrt hinaus, gebt eure Seelen für mich auf. Könnt ihr mich hören, durch Raum und Zeit. Nur immer weiter schließt die Augen, nur immer weiter geradeaus. Das Ziel liegt irgendwo da draußen, ihr müsst nur weit genug hinaus. Gebt, was euch noch an Kraft geblieben, haltet euch alle Zeit an mich. Folgt meinem Ruf, auch wenn es euer letztes ist. Könnt ihr mich hören? Durch Raum und Zeit. Folgt meinem Ruf, ich schenke euch Unsterblichkeit. Könnt ihr mich hören, so fahrt hinaus, gebt eure Seelen für mich auf. Könnt ihr mich hören, durch Raum und Zeit. Ziel spürt ihr es schwinden, was immer kommt, verzweifelt nicht. Folgt meinem Ruf, auch wenn es euer letztes ist. Könnt ihr mich hören?